Fluches. Verschwörung. Dracula. Trinitas Fluches. Verschwörung. Dracula. Der Übermann fliegest. Dracula, der du auf Unflat liegest. Dracula. Der du die Adern verheerest. Stets vermehrest. Verschwörung. Dracula, Dracula. Ein transsilvanisches Abenteuer von H.C. Artmann. Bearbeitung Martin Heindl. Musik Mike Herting. Regie Petra Feldhoff. Schründe und schroffe Felsen, die Karpaten. Durch ein kleines Tal schlängelt sich, zuweilen schrill aufkreischend, hin und wieder in tiefen Schluchten verschwindend, der Überlandzug nach Mandrak. In dem Abteil erster Klasse brennen hinter Blüten aus Pressglas knisternde Gasflammen. Langsam bricht die Nacht über die vorbeiziehende Landschaft herein. Transsilvanien, das Land hinter den Wäldern. Ja, Edwarda, nun sind wir nur noch 10 bis 11 Stunden von unserem Ziel entfernt. Ich las, dass jeder nur erdenkliche Aberglaube im Hufeisen der Karpaten zu Hause sei, als bildeten sie das Zentrum eines Wirbels übernatürlicher Energien. Ein Geheul steigt zum blassen Mond. Was war das? Ein Wolf? War es ein Wolf? War es nur der dahineilende Zug? Wer vermag's zu sagen? Oh, Johan, dear. Ich wünschte fast, wir hätten diese Reise nie begonnen. Johan Adderley Bancroft holt aus dem eleganten Gepäcknetz ein flaches, schwarzes Etui. 2 ziselierte Pistolen auf vergilbtem Sand. Don't forget those, Edwarda, darling. Johan Adderley Bancroft, weise, vermögender Eltern, Student des Transsilvanischen und Huzulischen, und Edwarda Cornwallis, seine Verlobte, befinden sich auf der Fahrt von Zatma nach Mandrak, einer kleinen Stadt in den Karpaten. Auf dem Bahnhof von Mandrak erwartet im Morgengrauen ein schielender Mensch Bancroft und Edwarda. Eu sou Maximinio, Gnesolo e Servo. Bancroft vernimmt die ersten transsilvanischen Worte in der Praxis. Maximinio, der Kammerdiener des Grafen. Maximinio nimmt sich des Gepäcks an, um es nach dem geschlossenen Zweispänner zu bringen. Als er nach dem schwarzen Etui fassen will, geht Johan entschieden dazwischen. Accestu volde porta personale. Ja, dieses will er persönlich tragen. Bald darauf rollt der Wagen mit den Reisenden durch die totenstillen Straßen der Landstadt. Dracula, wenn du wie ein Aas stinkest. Und wie Bier trinkest. Dracula, der du deine Opfer suchst. Der uralten Kathedrale des heiligen Simeon scheuen die beiden schwarzen Pferde. Ihr teuflisches Gewieher zerreißt den frühen Morgen in blutige Fetzen. Und Maximinio am Kutschbock hat große Mühe, die Tiere zu bändigen. Du lieber Gott! Beruhige dich, Daniel. Maximinio lacht. Edwarda erschauert aus tiefster Seele. Wie soll das alles noch werden? Weiter geht es in halsbrecherischer Fahrt. Schon liegen die lehmigen Straßen Mandrags Meilen zurück. Und vor den Schielaugen von Maximinio beginnt sich das drohende Gebirge zu türmen. Muss ich denn unbedingt dabei sein, wenn du diesen Dracula besuchst? Graf! Selbstverständlich. Graf Dracula. Dracula. Wie du dich stets beweibest. Der du Unzucht treibest. Verschuldung. Ich hörte, der Graf sei ein vollendeter Gastgeber. Charmant, geistreich. Ein Mann, dem die Herzen nur so zufliegen. Verschone mich mit deinem Grafen. Ein Schrei. Von wo kommt er her? Kommt er aus den weitläufigen Zimmerfluchten des Schlosses? Aus dem knöchernen Gelb des Wolfsmondes, der drohend durch das nächtliche Gewölk segelt? Edwarda schaudert aus leichtem Schlaf. Das französische Fenster hat sich geöffnet. Weiße Gardinen schwingen, schwer wie Brautschleier einer Verstorbenen, in den dunklen Raum. Dann schreit Edwarda. Mein Gott, John! Beruhige dich, Liebstes! Ein hochgewachsener alter Mann. Schwarz gekleidet. Es war nur ein böser Traum. Was, wirklich? Nur ein böser Traum. Ich habe Angst. Joan. Fünf Wochen zuvor in Islington, London, betritt John Adderley Bancroft ein künstlich verdunkeltes Zimmer, in dem ein Freund seiner verstorbenen Eltern zu Bette liegt. Er sucht die Spätfolgen eines schweren Nervenleidens auszukurieren, das er sich auf einer Reise durch den Balkan eingefangen hatte. Zunächst fällt es Bancroft schwer, sich im Halbdunkel zurechtzufinden. Dann entdeckt er eine in den riesigen Kissen verborgene Gestalt auf dem Divan. John? Guten Abend, Mr. Stoker. Bram Stoker war John Adderley Bancroft, als Freund dessen verstorbener Eltern freundschaftlich verbunden. Er war Manager des großen Shakespeare-Darstellers Henry Irving und somit eine Person des öffentlichen Lebens, die das Ansehen der rechtschaffenen Bürger Londons genoss. Aber er schien geschrumpft und roch schlecht. Wenn das nicht der junge Bancroft ist... Setzen Sie sich zu mir, John. Ich hörte, Sie verlassen uns. Ich möchte Ihnen einige Ratschläge auf Ihre große Reise mitgeben. Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte erzählen. Wo ist mein Buch? Es muss hier irgendwo sein. Hier ist es. Es war unter den Divan gefallen, Sir. Nehmen Sie den Brieföffner vom Tisch, John. Geben Sie Acht. Ich habe ihn schärfen lassen. Unter der Anleitung Stokers trennt Bancroft den Buchdeckel der Länge nach auf und findet... Ein Pergament? Entfalten Sie es. Nur zu. Sie sind doch des Transsilvanischen mächtig. Bancroft liest... Eu Dracule, du amne Pipi? Rule, Tremor, Öminule, nun wohl, Kokolate. Kyrillische Buchstaben, transsilvanische Worte. Beve, Sol, Sangule. Außerdem etwas Latein und Italienisch. Mein Gott, was ist das? Ich, Dracula, Herrscher, Beherrscher. Nein, vielleicht ich, Dracula, beherrsche. Aber was oder wen? Pipi? Rule? Dieser Buchstabe in der Mitte des Wortes. Seltsam. Ein kleines C. Tremor. Mit einem großen Öminule. T darüber. Tremor ist lateinisch für zittern. Öminule ist ein Vokativ. Vermutlich ist das transsilvanische Umule gemeint. Du Mensch. Zittere, du Mensch. Nun wohl, Kokolate. Bive sol sangule. Ich will keine Schokolade, trinke nur Blut. Mit diesem Spruch schreckt man in der Gegend von Mandrak unfolgsame Kinder. Ich bin Dracula, Herrscher und Fürst. Zittere, du Mensch. Ich will keine Schokolade. Ich trinke nur Blut. Sie wissen, wo Mandrak liegt, John? Gebannt lauscht Bancroft dem unwahrscheinlichen Bericht Stokers, dessen Stimme kaum mehr als ein Flüstern ist. John Ellery Bancroft misst den merkwürdigen Geschichten des Theatermenschen und Hobbyschriftstellers keine allzu große Bedeutung bei. Dafür zeigt sich der junge Student von Stokers umfassender Kenntnis der transsilvanischen Geographie und Gepflogenheiten umso mehr beeindruckt. Als Stoker erschöpft und zerbrechlich wie ein Greis in seine Kissen zurücksinkt, schüttelt Bancroft ungläubig den Kopf. Es fällt mir dennoch schwer zu glauben, dass dieser Graf, wie war doch sein Name? Wie auch immer, mag er von noch so adligem Geblüt sein, dass sich jemand über einen Zeitraum von nahezu 500 Jahren ausschließlich von Jungfrauenblut ernährt, scheint mir bei allem Respekt dennoch eine reichlich abstruse Vorstellung, Mr. Stoker. Doch als Bancroft aufblickt, ist Stoker bereits eingeschlafen. Zwei Tage später fahren Bancroft und Edwarda nach Dover und belegen zwei angrenzende Kabinen erster Klasse nach Le Havre. Paris, München und Wien, der Kontinent zieht lärmend an dem jungen Paar vorbei. Durch die weiten Ebenen Ungarns, durch Wälder, Schluchten und Täler gelangen sie schließlich in die Umgegend von Mandrak, auf das Schloss des Grafen Dracula, wo sie nun im Halblicht des Speisesaals ihren Gastgeber zu einer Abendgesellschaft erwarten. Als sie tags zuvor auf dem Schloss eingetroffen waren, hatte der Diener Maximiniu ihnen lediglich ihre Zimmer zugewiesen und seinen Herrn bis zum Abend entschuldigt. Mit einem Kerzenleuchter in der Linken betritt der schieläugige Maximiniu den Saal. Der ehrenwerte Mr. John Adderley Bancroft, nebst seiner Braut Miss Edwarda Cornwallis. Eine hochgewachsene, dunkle Gestalt gleitet aus dem Dunkel hinter Maximiniu hervor. Mein Herr, der Graf. Ich stamme, sagt der Graf mit feinem Lächeln, aus einer sehr alten Familie. Dabei schlägt er, als sei ihm etwas warm, den violetten Frackumhang auf. Moder. Moder, denkt Edwarda schauernd. Und Johann Bancroft kann sich nicht entsinnen, jemals ein derart fiebriges Rot gesehen zu haben. Das Seidenfutter in Draculas Paletot scheint zu glühen. Vor den hohen Fenstern bewegen sich Fledermäuse. Vor den hohen Fenstern bewegen sich Fledermäuse im Traum. Ihre Flügel zucken in regelmäßigen Abständen. Ihre Flügel zucken in regelmäßigen Abständen wie sinistre Spielzeuge, aufgezogen von einem Monsterkind. Bancroft befragt den Grafen zur Geschichte seines Geschlechtes und Transsilvaniens, während seine Verlobte ängstlich die Fledermäuse observiert. Als es Edwarda endlich gelingt, sich vom Spiel der zuckenden Flügel loszureißen, trifft ihr Blick auf den des Grafen. Dracula hebt, ohne Edwarda aus den Augen zu lassen, die Hand, als wolle er ihr zuprosten. Er lächelt, und einen Lidschlag später sind die Fledermäuse verschwunden. Sie wundern sich wahrscheinlich über den leicht salzigen Geschmack des Kaffees, sagt der Graf zu Edwarda. Tja, das ist so Sitte hierzulande. Auf seinem Zimmer angelangt, müht sich Johann Adderley Bancroft damit ab, den Abend in Gedanken zu rekapitulieren. Wüsste ich es nicht besser, würde ich behaupten, dass dieser sicher sehr seriöse Graf meine Edwarda Avancen macht. Er nimmt sein Tagebuch zur Hand und verfasst eine persönliche Notiz. Insgeheim verspricht er, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Es vergehen jedoch weitere 24 Stunden und eine Abendgesellschaft, wie der Graf ihre gemeinsamen Diners nennt, ehe Bancroft seinen Entschluss in die Tat umsetzt. Nosferatu Castle, October the 3rd, 1898. Dear Sirs, Glimmib, Euphrum, Feather Chestrumbeb, Delit, Denvu, Nile, Colorslaw, Tingslin, A Chessin and Was, The Red V, Away, Amor, Zig. Old Zayaki, Offaloni, The Thutha Ringi, John Rees, Repnerep, Leplep, Flectree, Velid, Oware, Nanji Leap, Zig. Yours truly, John Adderley, Bancroft. Eine Krone, guter Mann. Und sprecht zu keiner Menschenseele über diesen Brief. Der einäugige Postläufer nimmt Bancrofts Brief und legt die Hand an die Invalidenmütze. Wird das chiffrierte Schreiben jemals den Strand der Themse erreichen? In der unirdischen Stille des herbstlich durchsonnten Nachmittags findet Edwarda im Garten des Schlosses ein vergilbtes Foto, welches die anscheinend durch langes Liegen verwischten Züge eines jungen Mädchens zeigt. Ein altes Foto. Seltsam. Im Halse des fotografierten Mädchens stecken die winzigen Zangen eines Ohrenkäfers. Irgendwie gleicht mir das Gesicht dieses Mädchens. Unsinn, Darlin. Unsinn, Darlin, meint Bancroft. Aber sein Lächeln wird gespielt. Er entfernt die Käferzangen mit der Pinzette und versorgt das Foto im Geheimfach seiner Aktenmappe. Darf ich Ihnen behülflich sein, Mr. Bancroft? Bancroft versucht seiner maßlosen Verwirrung Herr zu werden. Er hat Dracula nicht im Schlosse vermutet, dachte ihn auf dem Vorwerk, als sein Gastgeber plötzlich wie von Flügeln getragen vor ihm steht und interessiert das ziselierte Taschenmesser betrachtet, mit dem der Engländer eben noch die kaum sichtbaren Konturen einer Geheimtür untersuchte. Eine überaus peinliche Situation war entstanden. Angekommen im Dorf, verwickelt Johann Adderley Bancroft einige huzulische Leibeigene des Grafen in ein Gespräch. Samprio Otsamku Dracularo. Otsamku? Otsamku? Vom Schloss? Enträngt es sich erbleichten Lippen. Die Erwähnung jenes Camelot der Wölfe und Fledermäuse treibt diesen Rechtschaffenen die Backenbärte nach allen Richtungen der Windrose. Bon Domneseo! Ruft der Leibälteste. Otsamku Gnesului! Es ist, als flöge eine toddüstere Florfahne durch die Herzen der Umstehenden. Johann Adderley Bancroft weiß nun eines. Bram Stoker, sein schreibender Landsmann, kann nicht gelogen haben. Es kann nicht erfunden sein. Und ruft... Branntwein für alle! Branntwein für alle, ruft der junge, unabhängige Engländer zur Theke hinüber. Und Mordecai Reutensteiner verfügt sich zum Fass. Irgendwo im Dorf spielt man zum Tanze auf. Geige, Dudelsack und Hackbrett. Den ganzen Tag schon spielt Geige, Dudelsack und Schimbalon. Oriana, des Dorfältesten Tochter, soll den jungen Jäger Irgor, ihren Jugendgespielen, heiraten. Was bedeuten die seltsamen Vorbereitungen auf Schloss Dracula, von denen die Hirten und Waldläufer flüstern? Prokopop, der Dorfälteste, kann nun nicht mehr froh sein. Wird der Herr sein verbrieftes Recht in Anspruch nehmen? Nach alter transsilvanischer Sitte hat die Braut allein ins zukünftige Schlafgemach zu gehen, um sich dort die schon vorbereitete Brautkrone aufzusetzen. Als Oleana nach einer Stunde noch nicht zurückkommt, dringen die Hochzeitsgäste ein und finden ein leeres Zimmer vor. Oleana, sie ist verschwunden. Im Spiegel befindet sich ein Loch, gerade so groß und breit, um einen Menschen durchzulassen. Con Dumnezeu, wir haben vergessen, Knoblauchblüten zu streuen. Bräutigam Irgor blickt verzweifelt auf Prokopop, den Dorfältesten und Vater der Braut. Prokopop stimmt an. Dracula, der du mich stets beweibest, verschone uns. Dracula, der du Unzucht treibest, verschone uns, verschone uns. Der sogenannte Fledermaussalon auf Schloss Dracula ist in Veritate jedoch eine exquisit ausgestattete Folterkammer. Oleana, in weißem Brautkleid, ist auf das noch ruhende Streckbett geschnallt. Sie scheint wie gelähmt, aber dennoch zeigt ihr Gesicht kein Anzeichen von Furcht oder Grauen, sondern vielmehr die leise Erwartung des Bräutigams. Durch Zufall hatte Edwarda eine der zahllosen Geheimtüren geöffnet und wohnt nun, hinter einem Mauervorsprung verborgen, der grausigen Szene im Fledermaussalon bei. Der Graf, um hunderte Jahre gealtert, hantiert an Retorten, Seziermessern und Saugrohren. Ein Lichtschein von in verschwenderischer Pracht flackernder Fackeln zuckt in dunklen Schatten über das blutrote Geweb der zugezogenen Gardinen. Irgendwo im Schloss läuft ein Tonbandgerät mit Cembalo-Musik. Ein altertümlicher getragener Tschardasch. Der Graf entscheidet sich für ein zartes, hakiges Instrument. Unweit seines zerbrochenen Jagdstutzens finden sie an einem frühen Dienstagmorgen den Forstgehülfen Irgor. Was ist geschehen? Wer hat diesen bärenstarken Mann gefällt? Als der herbeigerufene Doktor Repp Posnitzer den grün montierten Leichnam genauer untersucht, entgeht ihm keinesfalls die Doppelwunde an der rechten Halsseite. Einschläge von zwei zarten Raubtierhauern. Repp Posnitzer schweigt und blättert grimmig in einem Büchlein mit hebräischen Lettern. Da! Da! Ruft einer der Umstehenden. Was gibt es? Fragt Prokopop, der Dorfälteste, und beginnt gleichzeitig zu begreifen. Oleanas Brautkrone. Oleanas Brautkrone hatte ja dieselben Ebereschenbeeren als schmückenden Zierat, welche jetzt ihr toter Bräutigam Irgor mit seiner verkrampften Linken umklammert. Dracula, wenn du am Antrag fliegest, verschone uns. Dracula, der du auf Unflat liegest, verschone uns. Dracula, der du die Adern verehrest, verschone uns. Dracula, der du dich stets vermehrest, verschone uns, verschone uns. Wie viele Briefe wurden doch umsonst geschrieben, gingen in fremde Länder, fühlten manche Hand. Damned! Ich fürchte, meine Briefe an Hassel und Passel werden ihr Lebtag nie ankommen. Unterdessen, drei Werst weiter im Gebirge, huzulische Bauern und der Gendarm Apollodorus Jaksch umstehen einen uniformierten Toten. Gute Leute, das ist ja Velocipesco, der einäugige Postläufer. alles betrachtet den blutleeren Leichnam, der vor ihnen zwischen Rosmarin und Edelweiß seinen letzten Schlaf schläft. Apollodoros Jaksch findet auch einen Hirschhornen-Jägerknopf. Der Einäugige scheint sich nicht so leicht ergeben zu haben. Der Fledermaus-Salon. Um das unheilige Gebrodel roter Retorten fliegt gleich goldbesprengtem Weihrauch feines Blondhaar. Aus den gekachelten Wänden lösen sich Rosen und scheußliche Skorpione. Der Graf zertritt jene und schnuppert an diesen. Wie ein Käfer krauchest. Oleana erhebt sich nackt aus dem Sarkophag. Ihr Fleisch ist noch etwas bleich. Die Spitzen ihrer Brüste sind mit Nadeln durchbohrt. Im Dorf derweil Abendstimmung. Die letzten Sonnenstrahlen fallen in einen ordentlichen kleinen Raum. Es ist die Amtsstube des Gendarmen Apollodoros Jaksch, der regungslos vor seinem Signalapparat sitzt. Das feiste Gesicht des gewissenhaften Mannes ist von hektisch roten Flecken übersät, die im schwindenden Tageslicht aufglühen. Ungläubig zieht Apollodoros Jaksch erneut die Schublade des Sekretärs auf. Tatsache! Der Umschlag! Der Umschlag, in dem er die Codes für seine telegrafischen Berichte verwahrt, ist verschwunden. Indes auf dem Schloss, in der ehrfurchtgebietenden Ahnenhalle. Gestatten Sie, dass ich Ihnen meine Nichte Carmilla vorstelle, sagt der Graf zu seinen englischen Gästen. Über die große Treppe der kerzenerleuchteten Ahnenhalle schreitet Carmilla herab. Ihr blondes Haar liegt in einer strengen Frisur. Sie trägt ein schokoladengraues Abendkleid. Moderduft umfließt sie wie ein seltenes Parfum. Man weiß nicht, ist es wirklich Mode oder... Ist es wirklich Mode oder eine seltene ausländische Droge? Meine Nichte hat das letzte Jahr über in St. Petersburg gelebt, will aber nun aus Gesundheitsgründen den Winter im heimatlichen Transsilvanien zubringen. Carmilla. Seine sogenannte Nichte bei der Hand fassend, wendet sich der Graf seinen jungen britischen Gästen zu. Der Ehrenwerte Mr. Adderley Bancroft nebst seiner Braut Miss Edwarda Cornwallis. Maximinio. Maximinio serviert schweren roten Tokaja. Sie wundern sich, sagt der Graf zu Edwarda. Aber dieser leicht salziger Geschmack ist hierzulande Sitte. Die Kerzen in der Ahnenhalle sind nahezu heruntergebrannt, die Gespräche lang verstummt. Wie ein lauerndes Tier zuckt die große Treppe im flackernden Schein der erlöschenden Kerzen. Ein eisiger Ostwind fährt mit klammen Fingern über den Wald und das Schloss. Der Graf und Carmilla haben sich früh zurückgezogen. Na und? Umso besser. Denkt Edwarda erleichtert und sinkt wohlig aufstöhnend zurück ins dampfend heiße Wasser. Ah. Umso besser, Liebling. Eine Schar Fledermäuse dringt in das Badezimmer ein und entführt Edwarda aus der Wanne, fliegt mit ihr hinweg über den mondüberglänzten Herbstwald. Johann Adderley Bancroft, durch das Klirren zerbrechender Fensterscheiben alarmiert, dringt in das verschlossene Badezimmer ein, gleitet auf einer nassen Seife aus und schlägt lang hin. Eine barmherzige Ohnmacht umfängt ihn. Bring ihn auf sein Gemach, sagt Dracula zu seinem Diener Maximinio. Der junge Herr aus England bedarf der Ruhe. Draußen vor den Stallungen steht Carmilla in fahlem Jägerkostüm. Spannt mir den Wagen ein. Maximinio soll mich in den Wald zur Jagdhütte fahren. Leichtfüßig springt Carmilla vor der Jagdhütte aus dem Einspänner. Maximinio steckt die Peitsche ins Futteral. Carmilla eilt auf die grob gezimmerte Tür zu. Doch was ist das? Heraus aus der Jagdhütte, ohne auf die Splitter des zerbrechenden Fensters zu achten, springt der vampirische Jagdgehülfe Irgor. Seine Augen sind rot gerändert, seine Gesichtszüge leichenhaft gelb. Noch trägt sein grüner Anzug Spuren von Kalk und feuchter Erde. Sakrib! Entfährt es Carmilla in blindwütigem Zorn. Er ist mir zuvorgekommen. Er hat Eduardo an meiner Stadt genommen. Er kannte den Wald besser als ich. Drinnen auf den Dielen liegt Eduardo tot. Weiß wie ein blankes Blatt Papier. Willst du die Braut unseres Herrn Bancroft nicht begraben? Maximinio verscharrt die leblose Eduardo im weichen Boden der Waldlichtung. Es wird ihr nicht schwerfallen, um Mitternacht gezähnt aufzuerstehen. Ah, ich muss eine Ewigkeit geschlafen haben. Ruft Johann Adderley Bancroft erwachend. Aber dann gewinnt er allmählich seine Erinnerung wieder. Eduardo? Wo ist Eduardo? Das Schloss ist verlassen. Ein Dornröschenschloss. Kein Graf, keine Carmilla, kein schielender Maximinio. Mit beiden Pistolen durchsucht der versteinerte Bancroft einen ganzen Tag lang die Hallen und Geheimzimmer eines leeren Schlosses. Soll ich all das bloß geträumt haben? Oh nein. Altväterisch schlägt das mächtige Perpendikel in der Ahnhalle seine Trauertöne. 11:00. Leise rieselt der Verputz von den Wänden und aus dem echten Ölgemälde Carmillas, der nächtlichen Nachtzehrerin, springt, bleicher denn den Bogenbütten, Eduardo Cornwallis und... Und ihr 3 Meter tiefer Sprung ist völlig lautlos. Ein schimmerndes Loch gähnt in dem schaurigen Konterfei. Johann, darling. Und Johann Adderley Bancroft... Eduardo! ...sieht im Munde seiner süßen Braut... Eduardo? Johann, darling. Willst du mich nicht küssen? Sieht im Munde seiner süßen Braut eine Reihe perlenweißer Wimpernzähne hervorsteigen. Sieht auch das winzige Wundmal an ihrem Schwanenhals. Die Rubine ihrer wollüstigen Lippen. Seine Pistolen schlagen zu Boden. Er macht kehrt, beginnt zu laufen, läuft, läuft, läuft in die schauerliche Nacht hinaus. Dracula, der du die Augen vereisest. Mahnde der Gestirne. Verschone uns. Dracula, Drache der Herzen und Hirne. Verschone uns. Dracula, du Herr der roten Schwäne. Verschone uns. Dracula, du Meister der Nägel und Zähne. Verschone uns. Apollodorus Lois Jaksch, der Gendarm, ein Deutscher aus Käsmark, der einzige Polizist, der nicht Bestechungsgelder von Graf Dracula annahm, ihn aber im Geheimen Teufel nannte, liegt tot vor seinem altmodischen Signalapparat. Der kleine saubere Raum duftet nach Kanton Patchouli und frischer Erde. Wer schenkte damals in Perth O. Adderley Bancroft dieses Parfum? Ach, nostri Knasul, muore cece triane cu familia a Peterburg. Auf der Kommanderia der Polizei von Mandrak erklärt man Johann Adderley Bancroft zum mittlerweile siebenten Male, dass Graf Dracula seit Jahren schon mit seiner Familie in St. Petersburg lebt. No, no, estimate doamne Bancroftescu, qua situate si nerorare. Also das schlägt doch dem Fass die... Dann aber will es Bancroft scheinen, als lauere um die Lippen jener transsilvanischen Carabinieri ein, wie soll er sagen, lykanthropischer Zug, eine Ahnung bloß, allein. Und als verließe er die Gefahr eines Raubtierzwingers. Monsieur, ich bin der Ihrige. Und geht. Was bist du für ein Mensch? Johann Solpeterli Bancroft. Welcher Teufel in dir bestimmte dich, deine eigene Braut, die unschuldige, engelhafte Edwarda, nach Schloss Dracul, jenem Shangri-La alles Bösen zu entführen? Bist du nun mehr, besser, denn dieses behauerte, besaugrohrte Geschlecht infernalischer Fürsten? Milder denn Dracula selbst? Ha! Gehe! Fliehe! Fliege! Begib dich nach Kaschmir! Suche in den ätherischen Tälern des Himalaya zu vergessen, was dir diese düsteren Karpaten beschert haben. Auf der Kommanderia redet derweil ein Beamter kaum hörbar auf Maximinio, den Kammerdiener des Grafen, ein. Für einen Moment verliert der unterwürfig um Maximinio tänzelnde Beamte die Beherrschung. Das war bereits der zweite Engländer. Dracula muss weg! Mein Herr, der Graf. Maximinio hebt mahnend seinen gelben Zeigefinger gen Himmel. Wird entscheiden, was zu tun ist. Dem Beamten der Kommanderia stockt der Atem. Aus dem Waschtrog in der Ecke bei den Latrinen quillt mit einem Mal eine schwarz glänzende, nacktschwänzige Flut hervor. Binnen weniger Sekunden füllt sich der ganze Raum mit Ratten. Mein Herr, der Graf liebt es, ausgiebig zu speisen, bevor er auf Reisen geht. Es wird ein Festmahl geben heute Nacht. Du bist eingeladen. Rechenmeister, sprach's und verschwand zur Tür hinaus. Die Ratten wie einen makabren Umhang hinter sich herziehend, der die Spuren seines Herrn vorerst verwischen sollte. Jener, dessen Adern blaues Blut tragen, obwohl er doch nur rotes trinkt, jener, dessen Name ein Flüstern ist, der Graf, ist noch in jener Nacht verschwunden. Dracula hat die Karpaten verlassen. Und noch einer ist unterwegs, Johann Adderley Bancroft. Das goldene Horn, Wunder aus Byzanz und Türkenmond ist für unseren jungen Lord bloß ein blasses, graues Schemen, das an ihm während seiner Fahrt durch die Levante vorübergleitet. Was hilft das alles nun, da seine Verlobte? Auch in Port Said verlässt Bancroft nicht das Schiff. Durch das Rote Meer und den Golf von Aden geht es in den Indischen Ozean. Kaschmir, Koshmar, Land der Pandits und der Sufi. Dort, nur dort. In Karachi kauft Johann Adderley Bancroft eine Fahrkarte nach Srinagar. Und dort im hintersten Winkel der Welt erwarten ihn, verborgen unter buntem Laub, versponnen in ghulischen Träumen, Carmilla und Edwarda. Es ist Herbst in Kaschmir. Dracula, Dracula, ein transsilvanisches Abenteuer von H.C. Artmann. Bearbeitung Martin Heindl. Neben dem Erzähler Peter Fricke treten auf Johann Adderley Bancroft, Max Urlacher und seine Verlobte Edwarda Cornwallis, Stefanie Stappenbeck, Maximiniu, Peter Davo, der Diener von Graf Dracula, Alexander Hauf, Carmilla, Helene Gras, des Dorfältesten Tochter, und Prokopop, Helmut Kraus, der Dorfälteste, Apollodoros Jaksch, Götz Schulte, ein letzter aufrichtiger Gendarm, ein Beamter der Kommanderie, Fritz Hammer, und Bram Stoker, Hans-Peter Halwachs. Technische Realisation Jonas Bergler, Musik Mike Herting, Regieassistenz Tina Schimanski, Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. Dramaturgie Angela Di Ciriaco-Sustorf.